Januar. Ja, oder Januar ist. Nein, Pete Postlethwaite ist gestorben. Pete Postlethwaite, ja, genau. Ja. Das war noch. Haben wir erst gerade gesehen, The Town. Ja, und zuvor in Inception. Und in Romeo und Julia als Apotheker hat mir am besten gefallen. Und in Jurassic Park 2 natürlich. Als Jäger, ja. Cool, sehe ich. Jo. Jo. Jo, bleiben wir doch gerade bei den News, hä? Ja, am Anfang. G.I. Joe. G.I. Joe, dein erklärter Lieblingsfilm. Yeah, yeah. Und mein, ja. Nein, der ist super. Ja, es geht so. G.I. Joe 2 soll ja von den Autoren von Zombieland geschrieben werden. Die machen, glaube ich, ein bisschen alles, habe ich das Gefühl, oder? Aber jetzt ist der Dings draus. Der Steven Sommers. Der Octalus. Das ist jetzt die Möglichkeit von Michael Bay nach Transformers auch noch das Spielzeug zu machen. Oder? Ja klar, dann macht er ein bisschen anspruchsvollere Ware als der Transformer mit G.I. Joe. Ja. Nein, was ist dein Wunschregisseur? Mein Wunschregisseur... Tony Scott? Nein, einer, der nicht vom Fach kommt. Sondern Markus Nispel? Nein, bloß nicht. Haben wir mit dem jetzt hast du doch einen tollen Film gesehen, oder? Katastrophe, kommen wir nachher noch schnell zurück. Nein, Wunschkandidat für das du der Blomkamp soll das machen. Der Blomkamp. Ähnlich ist wie der Blomkamp ist der Gareth Edwards unterwegs gesehen mit seinem Monstersfilm. Und Hollywood ist wahnsinnig originell und sagt, du hast einen coolen Monsterfilm gemacht, du machst das Godzilla Reboot. Ja, ganz wieder neue Runde. Ja. Aber ich nehme an, ja, sie werden einfach nicht zu viel Geld ausgeben und darum geben sie es an so etwas. Auch Möglichkeit. Das sind Blitznews gewesen. Weiter geht's nach einer kleinen Pause mit DVDs. Pathfinder, wenn wir gerade schon dort sind. Ja, wenn wir im Nispel sind, ja. Hast du geglückt? Ja. Vikinger. Richtig, ja. Vikinger. Ja, also Vikinger kommen auf Amerika und dann dort ein bisschen aufräumen. Sie versuchen aufzuräumen. Dort finden sie die Inder. Genau, ja. Ja. Die Inder mit dem Curry. Und dann ist dann, fängt die Abschlachten an und alles ist so spektakulär gemacht, aber eigentlich lässt es einem alles kalt. Es sind alles im Regen und dunkel. Braune Scheissbilder. Also, Nein, Pathfinder Katastrophe, nicht schauen. Auch nicht schauen. Nein, ich habe gar nichts, wo man nicht muss schauen. Ja, mal alles schauen. Ja. Was kann man da schauen? Das Weisse Band kann man schauen. Das Weisse Band kann man schauen. Ja. Der gut gewesen. Ja, ein Vierstern. Ja. Nein, ich bin nicht so, es ist mal wieder zu viel Kunstfilm gewesen. Zu viel Kunstfilm und so Theater gespielt und... Und lang. Und lang, fertig auch und ja. Ja. Der Schluss hat mir gefallen. Und der Lehrer war eigentlich auch eine coole Figur gewesen, aber sonst, nein. Ja. Ochos, der Floss gepolten. Ochos, ja. Der viel Fall, besser ne? gesehen, ja. Aber halt auch Mainstream, ja. Ja, du. Kann nicht alles haben, oder? Nein. Ja, gut. Einmal schwätzen. Burrell. Das Burrell. Ist das Original vom kommenden Hollywood-Blockbuster. The Next Three Days, inszeniert von Paul Haggis. Mit Russell Crowe, Paul Haggis, wow. Ja, super, gell? Yeah. Er steigt auf, he? Yeah. Nach Sandra Bullock geht zum Rüssel. Super. Das Frauenli kommt in den Knast, obwohl sie eigentlich unschuldig ist, versucht ein paar Selbstmordversuche und dann denkt der Mann die Heim mit dem Golf, nein, müssen wir hören, die muss raus, sonst endet das noch böse. Und dann geht das und dann macht der Post-it und das ganze Zimmer. Genau, ja. Etwa eine Stunde lang. Bei einer Lauflänge vor 90 Minuten. Ja, so muss man das sich vorstellen. Genau, viel Plan, Ausführung, hat vielleicht 10 Minuten Platz. Ja. Oder sonst, Das ist fängt okay an. Das ist am Anfang noch überraschend. Und dann der Mittelteil, eben die Planung, ist einfach ein bisschen zu lang. Und dann am Schluss eben die Ausführung ist dann dafür wieder wird schnell abgespult. Genau, ja. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Action. Vielleicht hat das Budget gefehlt, kann ja auch sein, oder? Darum eben, vielleicht der Haggis denkt, ja, ich habe das Budget. Ja, und du hast dich auch noch mit diesen Subplots genervt, glaube ich. Ja, das ist richtig. Das ja, es gibt Subplots mit irgendwelchen, die noch gerade Geld arbeiten, bei Drogensüchtigen. Das hat mich ein bisschen Harry Brown erinnert zwischendrin. Der, der ja auch grandios war. Ja. Die ironische Unterton, hoffentlich hört man ihn. Und auch dann mit der Polizei, plötzlich die letzten 20 Minuten mischt die Polizei auch noch schnell mit, so, da läuft doch irgendetwas, also nein, hat mich genervt, dann war Bremsen. Aber Anfang war okay gewesen, und ich bin gespannt, dass das Remake von Burrell kommt von mir 3 Sterne über. Dito. Dito. Dito. Dito. Sind wir noch irgendwo gleicher Meinung? Nein. Nicht mehr. Millennium, der erste. Millennium erst. Krieg von mir 3 Sterne. 3 Sterne? Ja. Oh. Ja. Ist, bist du immer zugeschockt gewesen? Da bin ich, nein, also ich bin enttäuscht gewesen. Du bist enttäuscht gewesen? Ja. Wieso? Also eben die erste Hälfte, wie gesagt, ist mir ein bisschen zu brutal zu und her gegangen. Mhm. Um das noch spannend auf dem Sofa zu geniessen. Und nachher ist es einfach allgemein ist mir zu wenig filmisch gewesen. Also eben, es ist wirklich ein bisschen Fernsehkrimi und die DVD hat auch eine grässliche Bildqualität gehabt und ich habe auch die Figur nicht verstanden, was jetzt an der toll ist, was alle so toll finden. Lisbeth Salander. Genau. Und die Beziehung zu dem alten Mann konnte ich auch nicht können nachvollziehen. Und also... Ja, und dann da die Ritualmorde, das haben wir alles schon gesehen. Das haben wir alles schon gesehen, ja. Man hat es auch besser gesehen. Ja, man hat es schon lange nicht mehr so gut gesehen. Man hat ein paar billige abgeklatscht. Ja, weißt du, ich kann mich da durch ein paar Filme durchwühlen. Ja, das ist dein Genre. Das ist mein Genre und es hat viel Schlechtes gegeben in letzter Zeit und es ist jetzt endlich mal etwas Gutes gewesen. Ich bin froh gewesen. Ich meine, Schwedisch ist cool gewesen. Aber sonst... Ich finde Lisbeth cool. Nein. Mal. Der Ring stört mich zwar, aber so. Aber vielleicht entwickelt es sich ja noch ein bisschen weiter. Aber ich habe jetzt irgendwie gar keine... Hast du keine Lust? Kein Interesse, das weiterzuschauen. Ja gut, wenn du den ersten Teil nicht gut gefunden hast, dann wird es schwieriger, weil die anderen beiden Teile... Das ist dann eine Geschichte, Teil 2 und 3. Das ist eine Geschichte, die sich abgeschlossen. Es wird Bezug genommen auf den Teil 1, aber viel mit Teil 1 allzu viel hat es nicht mehr zu tun. Teil 1, der beste von der Reihe. Ah, okay. Kann man für sich stehen schauen, Teil 1. Man muss nicht weiter schauen, wenn man es 2 gesehen hat, muss man es 3 gesehen haben. Also du entweder investierst 5 Stunden oder keine. Nein. Gut. Nein. Ein bisschen weniger als 5 Stunden braucht man für She's Out of My League. Do you know what your problem is, Kirk? What? You're a moodle. A moodle? A man poodle. Girls, they want to take you out on a walk, they want to feed you, they want to cuddle you, but no girl wants to do the moodle. No one would ever do a moodle. Nein, das ist ja, das Jay ist Baruchel. Das ist Jay Baruchel. Cool, ja. The Apprentice. Genau. Er lernt einen kennen, wo out of his league ist und dann schafft er dann Security da. Genau, am Flughafen. Mit ein paar charmanten Losers. Und ja. Die sind lieb. Ja. Dann eben lernt er das Frauenli kennen, versucht gar nicht aus Zeit bei oder eindrücken, oder? Hast du auch sich selber eigentlich, oder? Ist auch noch lieb. Ja, und es klappt dann, aber dann irgendwie hat er Zweifel an sich, ob jetzt die ihn wirklich so will, wie er ist. Genau, und das kann ja gar nicht sein, dass das Nummer 10 mit ihm und Nummer 4 zusammen ist, oder? Ja. Bla bla bla bla. Genau, Quersumme 5. Das ist eigentlich so ein Fahrwasser von American Pie, obwohl das ja schon länger her ist. Aber eben nicht nur. Ja, nicht nur mehr, ja. Das haben wir sonst noch gehabt. Das ist ein bisschen das Problem. Ja. Es durchmischt eben so die Bromedies à la Appetal. Knocked Up Role Models und so. Ein bisschen auch mit ja, so ein bisschen Retro- und Freundschaftsgeschichten und dann eine herzige romantische Komödie noch als Standard. Plus eben noch die Gross-Out-Gags und so. Und das passt dann alles nicht mehr zusammen. Am Anfang habe ich gedacht, das ist super, das sind mal wieder sympathische Hauptcharaktere. Adventureland lässt grüßen. Ja, es hat relativ harmlose, lustige Witzchen und ist noch herzig. Ja. Und dann ist es dann halt einfach, ja... Dann kommt der Hund. Dann kommt der Hund und nachher kommt der Rasierapparat und dann kommt halt alles, was haben wir auch schon gesehen. Ja, alles durch den American Wedding haben wir doch auch schon so etwas gemacht. Ja, Hochzeitskuchen. Ja, das war schon mal klar. Ja, und dann ist es einfach schade. Ja. Dann geht es halt einfach auf 3 Sterne runter und ist Durchschnitt. Bei mir geht es auf 2 Sterne runter. Ich habe das nicht einmal am Anfang im Ansatz lustig gefunden. Hat ein paar herzige Szenen gehabt und so, aber mehr als 2 Sterne kann ich da effektiv nicht geben. Ich bin zu wenig unterhalten worden, sprich auch zu wenig habe ich gelacht. Ja. This time, Andre the Pitbull Arlovsky and Dolph Lundgren again take on Jean-Claude Van Damme in the final showdown. Universal Soldier Regeneration. Viel zu lachen hat es aber gegeben bei Universal Soldier Regeneration. Ja, da hast du Gaudi gehabt. Das war eine Gaudi gesehen. Nein, also Universal Soldier, das mal mit einem neuen, irgend so einem Bulldog, russischen UFC-Fighter. Und das ist von der ersten Minute an, ist zwar Direct-to-DVD, aber ist Action. Und es klappt und es geht eigentlich 90 Minuten fast nonstop weiter mit einer Story, die nichts ist und einer Location in einer Lagerhalle. Der hat übrigens in Bulgarien, Sofia. Dolph Lundgren kommt wieder, der Van Damme kommt wieder. Und das schon macht. Und für so eine Direct-to-DVD-Produktion habe ich schon viel Schlechtes gesehen. Ich habe mich blendend unterhalten, auch ab schlechten Schauspielern. Und wirklich noch coole Action-Szenen. 4 Sterne für Universal Soldier Regeneration. Gut, du hast so 2 Teile, dann hast du meine Sterne. Wieso jetzt? Ja, das fängt cool an, da mit dieser riesen Autoverfolgungsjagd und sowieso. Das klopft ab der ersten Sekunde, das ist geil. Aber dann, irgendwann, die Action hat sich irgendwann totgelaufen. Irgendwann wird, glaube ich, mein Wort vom Jahr, oder? Ich meine, das ist wahrscheinlich das Wort, das ich am meisten sage. He? Irgendwann, ja. Irgendwann. Aber einen gewissen Punkt, Synonym, hat man die Action einfach gesehen, es ist uninspiriert, die Schauspieler sind wirklich grottig, aber das darf man ja so einem Film überhaupt nicht aussetzen. Aber ich habe mich an einem gewissen Zeitpunkt einfach gelangweilt. Sie sind einfach auf dem Lager, bei der Lagerhalle gewesen, man hat eigentlich nie die Orientierung gehabt, wo man jetzt ist, wer ist jetzt wo und das am Anfang mit dem Van Damme in den Schweizer Bergen, bin ich auch nicht schlau draus geworden. Von einer Psychologin wird er betreut. Ja, das ist der Luc. Der Luc de Vroux. Sensationell, und ich meine, Expendables hat er abgesagt und das macht er, das ist super. Ja, ein komischer. Nein, aber das ist... Nein. Nein. Doch, das war toll gewesen. Nein, das habe ich schwach gefunden. Das ist toll. Da schaue ich lieber noch zweimal den Original Universal Soldier. Der hat alles dabei gehabt. Da ist jetzt meistens einfach, ja... Und der Pitbull. Ja, der hat ein bisschen umgeballert, aber ja. Sonst hat er nicht viel Taug. Anyway, das war Centurion eher deins gewesen. Centurion ist eher meins gewesen. Ja, genau. What does the Greco line intend for my people? Damn you, Pict! When will he send his armies north? I am a soldier of Rome! I will not yield! Es geht um eine Römertruppe, die in hohen Orden geht, in ein Volk abmetzeln. Sie haben sich etwas vor, dann werden die überfallen von denen. Die haben wir schon in King Arthur gesehen, mit der Kira als Pikte-Kämpferin. Genau. So blau angemacht. Sieht Blue cool Man aus. Group. Ja, Dolga sieht auch noch cool aus. Ich finde Dolga cooler als Kira in dieser Rolle. Schlussendlich sind da einfach nur 7 Römer und die müssen einfach von dem Völkchen davon säckeln. Das ist eigentlich die Story. Erinnert ein bisschen an Deliverance. Das habe ich cool gefunden. Blutig. Blutig bis am Bach ab. Aber lustig. Aber lustig, ja. So CGI, sogar in der Nachtszene hat man das rote Blut noch super gesehen. Ja. Das ist cool, wunderschön gesehen. Mhm, genau. Wenn man das so kann. Schau, dass nicht abgestempelt werden. Nein, das war cool gewesen, hat seine Schwächen im Mittelteil und der Schluss ist schwach, aber sonst top unterhalten worden, ist immer etwas los gewesen. Hat zwischendrin die Rasanz bekommen von einem Apokalyptico und das ist super. Apokalypto heisst der, glaube ich. Apokalypto. Apokalypto. Apokalypto, ja. Mehl sein, hä? Ja, heisst nur Apokalypto, nicht Apokalyptico. Ah, oh, gut. Einfach, dass der... Das andere ist, glaube ich, irgendeine Metalband mit Jellos. Genau, ja. Ja, genau. der Mel Gibson-Urwald-Film. So. Genau. Das ist aber blutig. Das ist aber um Welten besser. Nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Also komm, bring dein Argument zu Centurion. Nein, nein. Doch nicht. Es fängt so an mit so coolen Kämpfen und dann enttäuscht es Art, dass dann nur noch in die kleine Story aus, da mit einer kleinen Verfolgung und es wird alles ein bisschen runtergeschraubt. Das ist doch cool. Und dann am Schluss, wenn sie noch eine Romanze reinquetschen, ja, die mit geschnitzten Figuren, wie man es aus Gladiator kennen, gell? Und das Ganze, nein, und auch das Finale ist zu wenig spektakulär, für dass der Anfang eigentlich so ein hohes Tempo vorgelegt hat. Nein, und auch Ulrich Thomsen sein Ding ist auch ein bisschen im Hintergrund. Ja, ich habe es eigentlich cool gefunden, weil ich habe nicht wirklich gerne die grossen Massenprügeleien, habe ich nicht so gerne, weil da verliere ich einfach schnell die Übersicht. Ich habe lieber, wenn 1 gegen 1 oder irgendwie 5 gegen 5, dass ich am Schluss wirklich überkomme. 5 cool. gegen 5. 5 gegen 5, ja, genau. Finde ich cool, wenn es sich ein bisschen ausdünstet, dann nur noch die Besten übrig sind, die gegeneinander fallen. Das im Vorhinein habe ich cool gefunden. Sensationelle Action-Szene. Und eben wirklich, am Ende hapert jetzt, in der Mitte hapert jetzt, aber sonst, das sind das solide 4 Sterne. Solide 3 Sterne. Ja, dann wieder. Jo, das war's. Jetzt habe ich nichts mehr zu tun eigentlich. Nichts mehr zu tun? Nein, ja. Dann nächste Woche wieder. Bin wieder allein im Kino gewesen. Ja. Versauert. Ja, das Skyland ist die Woche noch gestartet. Da haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Genau. Sehr schön gewesen. Sonst sind eigentlich nur Frauenfilme angelaufen, wenn man so will. Hä? Der bekannteste darunter... Da bin ich doch sonst eigentlich eher der Spezialist. Aber ja, hast du mich hängen lassen. Ja. Der bekannteste Frauenfilm, der die Woche anläuft, ist Burlesque mit der Christina Aguilera und der Cher. Can I get you a drink? Only if you're buying. Welcome to LA. Thank you. Where are you from? Iowa. Kentucky. We're practically related. Actually, it looks familiar. Who does a girl have to flirt with to get from here to up there? Is this you flirting? With someone wearing more eyeliner than me? Yeah. Through that door over there. Ask for Tess. She's your guy. Flirt away. Thanks. Genau so tönt das etwa. Das Landei kommt in die Stadt, will berühmt werden, fängt in einer Burlesque-Show an und wird dann der grosse Star, indem sie mal die Schnur aufmacht und mal singt. Coyote Ugly, hä? Coyote Ugly, richtig, ja, genau. Es ist die Story, die man schon 1000 Mal gesehen hat, einfach jetzt ein bisschen mehr getarnt als Musical. ja, du weißt, ich bin ein riesen Nine-Fan von letzter Jahr. Ja. Das war ja auch so ein Film, wo kannst Frauen... du das hohe Niveau halten? Erhaltet das Niveau, sagen wir es so. Hoch ist es nicht, nein. Das ist wirklich... Man hat es gesehen, ob da jetzt Penelope am Singen ist oder Christina Aguilera spielt eigentlich keinen Ruckel. Aber es ist... Aber der Akzent ist anders. Der Akzent ist definitiv anders. Es ist ein bisschen eine Christina Aguilera-Show, das Ganze. Weil man stellt sie wirklich im Mittelpunkt. Cher hat auch ihre Auftritte, aber die sind deutlich weniger. Die Aguilera wird so ein bisschen positioniert als eben der kommende Filmstar. Das haben sie schon andere Musiker versucht und der Großteil ist auch gescheitert. Zu Recht auch bei den einen. Mariah Carey, ja. Der Britney Spears, Crossroads. Die Aguilera, sie kann singen. Das macht sie gut. Da hat sie auch die richtige Stimme dafür. Für Schauspieler wird die Zukunft zeigen. Ich habe das Glück gehabt. Ich habe eine Synchronfassung schauen, weil man wieder gedacht hat, normale Kinofans, die wollen das alles gerne in den OV gehen schauen. Filmfreunde. Die Filmfreunde, die gehen das nicht schauen. Das ist so ein Film, wo die Tochter mit der Mami schauen und die sind froh, wenn sie nicht immer meinen Untertitel lesen. Warum nennt man das Morgenübelkeit, wenn man sich jede verdammte Stunde damit rumschlägt? Hast du es Damon schon gesagt? Nein, noch nicht. Weißt du schon, was du machen wirst? Keine Ahnung, Tess, ich habe solche Angst. Oh, Häschen, hab keine Angst. Wie auch immer du dich entscheidest, wir werden für dich da sein. Okay. Ja. Darum sind auch Songs übrigens auch nicht untertitelt, sondern... Ah ja. Ja, die sind... Aber die treiben schon die Handlung voran oder beschreiben die Handlung? Wie in einem Handlung. Handlung. Handlung? Ah ja, die Handlung, ja, ganz... Also, ich hatte die ganze Handlung auch vorher schon gesagt. Ja. Einfach zwischendurch gibt es noch, dass eben das Burlesque-Schule verkauft werden und sie kann es dann der Verkauf kann es dann abwenden, indem sie Luft kaufen. Das ist dann auch herrlich. Die kaufen die Luft und können mit Burlesque reden. Und Stanley Tucci macht noch mit, gell? Stanley Tucci, nachdem er schon in Lovely Bones das einzige Highlight war, ist er, glaube ich, auch nicht so schlecht. Nein, er ist nicht so. Er ist eigentlich der einzige von den Schauspielern weiterhin dabei, der Alan Cumming. Ich bin unbesiegbar aus GoldenEye. Nein, ich weiß nicht. Spy Kids. Das kann er sein. Nicht mehr schlecht macht mit. Aber es ist natürlich der Nightcrawler. Genau, das wäre jetzt auch Wagner, ja. Genau, der ist cool. Ja. Ne? Genau. Der Kurt Wagner. Der macht sich zum Auf der Coming Date in dem Burlesque. Der Stanley Tucci hebt seine Klasse. Ich meine, dass der Affentheater noch seine Klasse war. Respekt und er rettet mit seinen faulen Sprüchen zwischen ihnen eigentlich den ganzen Film. Wenn es überhaupt etwas zu retten gibt. Also bewahrt es vom Einer oder vom Nuller. Also ein Zweier. Es ist ein Zweier mit hübschen Kostümen und den Osterhasvergleich bringe ich so gerne. Also außenrum ist er wirklich fein und sieht gut aus, aber innen drin ist er einfach cool. Das ist, das ist Burlesque. Weniger hohl ist, denke Dieci Inverni. Dieci Inverni. Das sieht noch interessant aus. Vom Hohlheitsgrad natürlich, ist ein bisschen aufgefüllt. Nicht mehr so hohl. Ein bisschen cremige Füllung. Ja, doch cremige. Vor allem viel Schnee. Ja. Es wird die Geschichte erzählt von einem Fraueli und einem Mannli. Und die tun sich kennenlernen im einen Winter. Und dann im anderen Winter treffen sie sich wieder. Und dann kommen sie immer zusammen, gehen auseinander, haben Streit, versöhnen sich wieder. Und das ganze Story wird nur mit dem Winter erzählt, das heisst, Sommermonat sehe ich gar nie. Und das ist eine herzige Romanze, die wirklich funktioniert, weil sie auf die Hauptdarsteller ganz fokussiert und sonst auf niemanden. Also Nebendarsteller gibt es in dem Film einfach nicht. Es sind einfach sichtlose Leute, die am Luft tauchen und vielleicht ein bisschen im Schicksal von den anderen herumbasteln, aber eigentlich nicht gross im Gedächtnis bleiben. Es fokussiert sich wirklich auf die beiden. Es gibt dann in der Mitte des Films eine wunderschöne Szene, wo sie miteinander tanzen, obwohl sie jeweils mit jemand anderem zusammen sind. Und da sind sie sich einfach so nah und eigentlich so fern. Das ist schön. Also, ja. Ah, da kommt es. Ja. Da glänzt eigentlich. Das war schön. Ja. Aber das muss ich in diesem Fall sehen. Ja. Ist das so ein Mann-Film vielleicht? Das könnte noch ein Mann-Film sein, ja, könnte aber auch in die andere Richtung kippen. Damit du dann irgendwann sagst, es ist zu kitschig, aber eigentlich ist es ja eigentlich nicht kitschig, obwohl natürlich ein paar Klischees hat er schon drin. Nein, Dieci Inverni, ein Film, der sich lohnt zu schauen. Sicher der beste, der diese Woche anläuft. Was ist denn der zweitbeste Film, der angelaufen ist? Du hast noch einen, oder? Ich habe noch einen, aber das ist, glaube ich, nicht der zweitbeste Film. Ich glaube, der zweitbeste Film ist fast Burlesque. Eigentlich. Oh, jetzt wird's. Wir sind wieder auf Skyline-Niveau von der Qualität her. Taxifon, algerisch-schweizerische Doppelproduktion. Mit dem Bruno Ganz. Mit dem Bruno Ganz, gross auf dem Poster angekündigt, der Hitler-Darsteller, der mit x-tausend Filmpreisen ausgezeichnet wurde für seine Leistungen. Bild mit, und zwar die Saga auf den 10 Sekunden ist er wild. Mal, 10 Sekunden ist er wild. Dazu noch mehr, was dann seine Rolle und seine Bedeutung für seine Rolle genau ist. Zum Film, Geschichte erzählt vom jungen Schweizer Berli, der tut die Wüste fahren mit einem Auto. Der Mann muss das Auto abliefern. Die Frau denkt, komm doch mit, das ist sicher ein lästiges Abenteuer, wenn ich mit dir mitkomme. Es kommt so, wie es kommen muss. Der Wagen verreckt zumindest in der Wüste rein. Und dann gehen sie halt zum nächsten Dörfli und suchen dort dann nach Ersatzteilen, damit sie den Wagen wieder zum Laufen bringen und aus dem Dörfli können abhauen. Zum Kontakt zur Auswelt herstellen gibt es nur einen Ort, das ist das Taxifon, das ist ein offizielles Stadtzentrum. Da treffen sich die Leute und haben es gut miteinander und ist ein wirkliches Gemeindezentrum. Während also der Mann die Teile geht suchen für sein Auto, tut die Frau ein bisschen Kultur entdecken und wendet sich immer ein bisschen mehr von ihrem Schatz ab. Ja, und das ist so ein bisschen, Dia-Shows von den Verwandten und Bekannten. Bist du auch schon gewesen, oder? Ja, ja. Den Nachbarn. Das ist interessant, gell? Es geht. Nö, hä? Wir nicht mehr rausgehen spielen. Ja, ja. Ja, ist mühsam. Ja, genau. Genauso mühsam ist auch Taxifon, ein Film, der 90 Minuten geht, gefühlt die 3 Stunden, aber geht. Das ist so wirklich ein... Das funktioniert wie eine Dia-Show. Also, man weiß, wo es hingeht, man kennt den Schluss und trotzdem immer nur langsam werden die Bilder durchgezappt und es ist kein Fluss drin. Es wird auf Einstellungen verharrt, die eigentlich nichts aussagen. Dann bei anderen wird wieder viel schneller weggeschnitten. Es gibt einen Subplot, wo der Frau, ihrem Vater, ist die Heide anscheinend krank. Man weiß es nicht genau. Also, telefoniert dann nur und fragt, ja, wie geht es dem Papa und so. Das wird irgendwie auch nicht mehr beleuchtet, sondern ist einfach egal. Aber ich habe noch nichts von dem gehört. Ist das? Ja, das ist das Arthouse. Also, ist das Schweizer Nachwuchs? Nein, der Regisseur ist glaube ich schon über 40 und hat glaube ich aus dem Design hat er Geld bekommen für den Film, yeah, für kulturverbindende Filme zu machen. Yeah. Aber und dann ist es auch noch ein bisschen Touristenwerbung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Genau, und da sind wir wieder bei den Dia-Bildchen. Mm. Nein, also ein Taxifon bei aller Liebe zu den Kulturschaffenden oder auch nicht. Das ist ein Zeich. Also langweiliger geht es nicht mehr. Dann lieber Skyline. Ja, weil dort klopft es ein Touch so ein bisschen. Comic-Verfilmungen, die erste gibt es nächste Woche. Green Hornets. Comic-Verfilmung von Michel Gondry mit dem Christoph Waltz als Bösewicht. Und Morning Glory, eine bitterböse Mediensatire anscheinend, produziert von J.J. Abrams von Lost, mit dem Harrison Ford, der Rachel McAdams und der Diane Keaton. Genau, und am Fiddly Star natürlich nicht vergessen, am Patrick Wilson. Und dann haben wir auch noch Love and Other Drugs mit der Anne Hathaway und dem Jake Gyllenhaal. Zwei ganz nette junge Leute. In dem Fall. Bis dann, gute Nacht. That's a bingo! Obwohl wir beide sagen, ich bin scheiße, fangen wir jetzt wieder an streiten. Ja, man muss wirklich sagen, das ist wirklich Potenzial verschenkt worden. Ich habe gerade ein Herzchen aus Papier gefaltet. Hühner, Truthahn und so weiter. Ja, nein, irgendwie. I understand what you're saying and your comments are valuable. Bito. Bla bla bla, wir kennen es alle. Ja. Also irgendein Blödsinn. That's a bingo! Tja, belassen wir es wieder, würde ich sagen. Genau.